Wenige Tage vor den Europawahlen ließ Tschechiens Präsident Václav Klaus seinen Gedanken noch einmal freien Lauf. Diese Wahlen sind überflüssig, das sind doch nur Halbwahlen. Das Europaparlament spielt keine große Rolle. Man nennt es zwar Parlament, es ist aber das einzige Parlament der Welt, wo die Abgeordneten kein Recht haben, Gesetze zu beschließen. Eine Art Halbparlament. Halbwahlen zu einem Halbparlament. Trotzdem verzichtete Tschechiens Chefskeptiker nicht darauf, seine Stimme abzugeben. Alle Fernsehsender waren dabei, als der kleine Mann mit dem grauen Schnauzbart an die Urne trat. Welche Partei er gewählt hatte, wollte Klaus zwar nicht verraten. An seinen Sympathien für die EU-kritische Libertas-Bewegung hatte er zuvor aber keinen Zweifel aufkommen lassen. Im letzten November flog Klaus nach Dublin, um Libertas-Gründer Declan Ganley zu besuchen. Vor wenigen Wochen dann der Gegenbesuch. Ganley zu Gast auf der Prager Burg bei Václav Klaus. Präsident Václav Havel hat sich doch auch mit Dissidenten aus verschiedenen Ländern getroffen. Also treffe ich mich jetzt mit einem Dissidenten der Europäischen Union. Und dazu zähle ich auch mich. Europa entsetzt, erzürnt, echauffiert. Monatelang genügte ein Wort des tschechischen Präsidenten und in der EU herrschte Aufruhr. So verdanken die Tschechen ihrem eigenwilligen Staatsoberhaupt inzwischen den Ruf, Europas größte Skeptiker zu sein. Zu Unrecht, wie die Wahlen am Wochenende zeigten. 3 antieuropäische Parteien hatten sich im Vorfeld des Urnenganges gegründet. Keine schaffte den Sprung über die 5%-Hürde. Klaus Liebling Libertas, weit abgeschlagen, mit nicht einmal 1%. Es wird einsam um den selbsternannten EU-Dissidenten auf der Prager Burg, meint Wahlforscher Jan Hartl, der Direktor des renommierten tschechischen Meinungsforschungsinstitutes STEM. Václav Klaus hat in gewisser Weise einen negativen Einfluss auf die öffentliche Meinung, weil sein Verhalten die Atmosphäre hier vergiftet. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die tschechische Bevölkerung ist eindeutig für Europa. Das gilt vor allem für die jüngeren und gebildeten Leute. Diese starke, antieuropäische oder, wenn Sie so wollen, euroskeptische, europhobe Stimmung, die ist in Tschechien nicht sehr verbreitet. Und so hat Václav Klaus keines seiner politischen Ziele erreicht. Der Lissabon-Vertrag hat die Abstimmungen in beiden Parlamentskammern überstanden. Die von Klaus mitbegründeten Bürgerdemokraten haben sich zu einer eher proeuropäischen Partei gewandelt. Und selbst hartleibige EU-Kritiker aus dem konservativen Lager üben an Klaus inzwischen offen Kritik. Sein Intimfeind Mirek Topolánek, Tschechiens gestürzter Premier und glückloser EU-Ratspräsident, ist der unangefochtene Sieger der Europawahlen und wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Nein, in Tschechien läuft es ganz und gar nicht nach dem Plan von Václav Klaus. Der Chor der tschechischen EU-Kritiker wird zwar nicht verstummen, aber Klaus ist als Solist offenbar nicht mehr gefragt. Und sollte sich der gegenwärtige Trend auch bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Oktober bestätigen, dann, so tschechische Kommentatoren, drohe Václav Klaus der Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit.